In der Sendereihe Das Schauspiel im Rundfunk bringen wir Klavitter, ein Stück aus der Zeit der deutschen Diktatur von Georg Kaiser. Funkbearbeitung Hans Gottschalk. So. Ach, die Bücher. Ja, ich mach ja schon auf. Ach, Sie, Herr Greving. Sie kommen gewiss wegen... Kann ich einen Augenblick eintreten? Es würde Ihnen sicher sehr unangenehm sein, hier draußen im Flur. Bitte, Herr Greving. Wollen Sie sich nicht setzen? Wenn es doch Mangel an Stühlen erlaubt. Oh, wir haben noch zwei. Na, dann ist ja Polen noch nicht verloren. Gibt es etwas Neues in Polen? Sprechen wir nicht von der hohen Politik. Oder wollen Sie sich gerne im Mund verbrennen? Oh, nein, nein. Also, bleiben wir bei den häuslichen Geschäften. Wann gibt's Miete? Das weiß mein Mann. Sie nicht? Mein Mann spricht nie davon. Weil er es auch nicht weiß. Er weiß es schon seit dem vorigen Monat und dem vorvorigen nicht. Herr Greving. Und er wird auch im nächsten und übernächsten und überübernächsten nicht wissen, wovon er die Miete zahlen soll. Vielleicht vom Ausverkauf, den er veranstaltet? Hm? Das letzte Möbelstück ist bald beim Trödler. Sind jetzt die Bücher dran? Das sind Bücher, die... Mir brauchen Sie nichts zu erzählen. Ihr verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Sonst würden wir verhungern. Sagt sich Herr Hoff denn nicht, dass er verhungern wird, wenn er nicht so schreibt, wie es jetzt verlangt wird? Er ist doch ein berühmter Mann. Und ein gescheiter Mann. Sonst wäre er ja nicht berühmt. Ich bin kein Schriftsteller, ich bin nur Hausbesitzer. Doch wenn heute ein neuer Mieter kommt und sagt, er will das Zimmer mit dieser oder jener Tapete beklebt haben, so klebe ich sie hinein. Man kann nicht ein Schriftsteller mit seinen Werken dasselbe tun? Statt roter, violetter, grüner, blauer Bücher braune schreiben? Mein Mann sieht alles anders. Wer sich den Luxus gestatten kann? Na gut. Allerdings, ich bin nur ein kleiner Hauswirt. Mir stundet die Hypothekenbank nicht ein Heller. Und das ist recht so. Ordnung muss sein. Wo kämen wir hin? Das ganze Staatsgebäude würde wanken. Jetzt steht es Gottlob fest und es wird 1000 Jahre unverrückbar. Da ich Herrn Hoff selbst nicht antreffe, wahrscheinlich weicht er mir aus. Niemals. In seiner Lage ist das verständlich. Ich achte auch sein Feingefühl, dass er die Hintertreppe benutzt, um mir nicht zu begegnen. Doch kann ich unser Zusammentreffen nicht dem Zufall überlassen. Bestellen Sie ihm also. Ich kündige bis zum nächsten 1. Herrn Hoff die Wohnung. Er hat am letzten auszuziehen. Und die noch vorhandenen Möbel zu hinterlassen. Sie sind von mir als Pfand für schuldige Miete beschlagnahmt. Es ist Herrn Hoff verboten, von jetzt an noch irgendeinen Gegenstand zu veräußern. Denn das wird schwer bestraft. Pfandbruch. Prägen Sie sich das Wort ein. Und vergessen Sie nicht, am 30. ist Schluss. Das ist mein letztes Wort. Heide da. Pfandbruch. Kündigung, grüne Tapeten, rote Tapeten, braune... Und am 30. Schluss, mein Gott. Mir dreht sich alles vor den Augen. Ach ja. Was wollte ich nur? Die Bücher, die müssen heute noch weg. Ja, wo ist denn der Koffer? Ach, ja. Und hier das Verzeichnis. Thomas Mann, die Buddenbrooks. Stefan Zweig, die Heilung durch den Geist. Walter Hasenkleber, der Sohn. Mein Gott, was ist denn schon wieder? Ach, das ist aber eine Überraschung. Ja. Kommen Sie doch herein, Martha. Jawohl, hör auf. Schön, dass Sie mich mal besuchen. Na, was ist denn hier los? Großes Putzen, alle Möbel nebenan? Nein, Martha, wir ziehen aus, am 1. So, so. Was heißt das, so, so? Oh, nichts weiter. Oh, Stuhl, bitte. Da steht einer. Die 3 Treppen hoch. Sie werden so dick, Martha. Das hat man nichts geschadet. Das Herz wird träge. Meins kann sich nicht beklagen. Ich bin verlobt. Oh, das freut mich aber, Martha. Es gibt gar nichts Schöneres, als einen Mann zu finden, der einen liebt. Das ist erst das Leben. Erzählen Sie mir alles, ja? Wer ist es? Was ist er? Wie sieht er aus? Oh, der sieht vorzüglich aus. Kein Witwer mit 7 Gören? Jedes Jahr will er 1 haben. Verdient er denn so viel? Er ist bei der Partei. Hauptamtlich. Ja, ja, und in dieser Eigenschaft schickt er mich, die Sache mit dem Lohn zu regeln. Jetzt? Der Rückstand muss gleich beglichen werden. Oder es kann nie geschehen, denn Herr Hoff wird ja nicht mehr aufgeführt, auf keiner Bühne. Seine Theaterstücke stehen alle auf der schwarzen Liste. Und wer auf der schwarzen Liste steht, der ist erledigt. Kurz und gut, Herr Hoff gehört zu denen, die... Zu welchen? Zu denen, die hier... Wollen Sie mal kitzliche Fragen stellen? Aber Martha, ich denke nicht dran. Das ist auch besser. Sie müssen sich einmal mit meinem Bräutigam unterhalten. Der denkt nicht daran, dass hier noch Lohn gestundet wird. Martha, es ist doch jetzt kein Geld da. Wo ist denn das Geld geblieben? Welches Geld? Na, Hoff hat doch verdient. Noch und noch verdient. Hat er denn nichts gespart? Nichts, Martha. Das ist aufgelegter Schwindel. Herr Hoff hat Geld versteckt und das Geld ist mein Geld. Martha, wir sind doch kein Gesindel. Das ist stark. Gesindel sind offenbar die anderen, die sich betrügen lassen. Aber Martha... Dann bin ich eine lumpige Person. Und wer sie heiratet, kann auch nur lumpig sein. Aber das... Gut, die Lumpen werden sich die Antwort überlegen. Nicht lange. Heute wird nicht gefackelt. Für solche wie Herrn Hoff wird gesorgt. Die haben bald keine Sorgen mehr. Das kann sehr schnell gehen, meine Liebe, sehr schnell. Aber Martha, kann ich Martha, so hören Sie doch. Um Gottes Willen, Martha. Gestatten Sie, dass man hier eintritt? Die Tür stand offen. Aber bitte? Ja, da staunen Sie wohl, was? Ehe man sich's versieht, schon ist die Polizei zur Stelle. Mitten in der Jutenstube. In voller Lebensgröße gewissermaßen. Ja. Wundern Sie sich mal ruhig aus, aber keine Bange. Was wir hier zu tun haben, wird gleich erledigt. Das geht bei uns kurz und schmerzlos. Ah, man zieht wohl aus, was? Ja, wir ziehen aus. Letzten Reste werden eingepackt. Nur Bücher. Oh, das dicke kenne ich. Das ist das Adressbuch. Sie können alle Bücher sehen. Oh, die lassen Sie mal ruhig unbesehen. Das ist jetzt nicht mein Amt. Hauptsache ist, dass der Vogel nicht ausgeflogen ist. Mein Mann ist leider ausgegangen. Oh, Sie werden sich doch nicht herausreden wollen und Ihren Mann vorschieben. Was soll ich? Na, jetzt passen Sie einmal gut auf. Was halte ich wohl mit der linken Hand hinter dem Rücken versteckt? Sie können das sich nicht denken? Na? Noch immer nicht erraten? Hier, sehen Sie mal, junge Frau. Eine Sammelbüchse. Heute sammelt nämlich die Polizei für unsere Winterhilfe. Der Winter ist im Land und es darf keiner hungern und frieren. Wir sind jetzt alle Volksgenossen. Wer nicht mitmacht, der... Na, junge Frau, wie ist denn? Hm? Ich habe nur noch 1 Markstück. Kann man das sehen? Bitte? Jetzt passen Sie mal gut auf. So, sehen Sie, jetzt ist es unsichtbar. So wird bei uns gezaubert. Es ist Ehrensache der Polizei, dass sie am meisten sammelt. Stolz sind wir, wenn es morgen im Tagesbefehl heißt, die Polizei hat alles übertroffen, was gegenwärtig möglich ist. Und das will etwas heißen. Das will viel heißen. Alle klar. Schnell. Dass du immer draußen bist, wenn sie unten vorbeimarschieren. Du solltest dich in Acht nehmen. Hast du Angst? Ja, deinetwegen und... Die unten fürchte ich nicht. Es ist nur eine gehorsame Masse. Ohne Willen, ohne Gesicht, ohne Sinn. Es gibt Gefährlichere. Im Ministerium. Ein gewisser Nuckel, ein Kaninchen mit Raubtiergebiss. Und dann der Minister selbst. Aber was hast du denn, Elli? Du bist blass? Der Hauswirt war da. Na und? Die Wohnung... Was ist mit der Wohnung? Ist uns gekündigt. Unsere Möbelstücke gehören Greving. Er macht es billig für den Mietsrest, der nicht gering ist. Du bist lustig. Soll ich deswegen Trübsal blasen? Es ist kein Pfennig Geld im Haus. Ein Polizist nahm mir die letzte Mark für eine Sammlung. Aha. Naja. Dann müssen wir eben zu Fuß gehen, um unsere Bücher zu verkaufen. Begreif doch endlich ernst, das Geld ist eine Macht. Wir haben nur nie gewusst, was es bedeutet. Ich habe nie Zeit gehabt, mir das zu überlegen. Ich weiß es nicht und will es nicht wissen. Weil es zu spät ist, um Geld zu haben. Viel Geld oder wenig Geld? Das Wenige, um nicht zu verhungern. Und wenn es nicht mehr ist, sind wir gerettet. Komm näher. Ellie, wir müssen mit aller Vorsicht darüber sprechen. Wie zwei Verschwörer. Das ist gefährlich. Natürlich ist es gefährlich. Jeder Gedanke ist dir gefährlich. Wie soll das anders sein? Untiere sind über uns hergefallen. Braune Wölfe, die bellen und beißen. Sie haben uns die Feder aus der Hand gerissen und unsere Kunst mit Füßen getreten. Es ist ein Trieb, der manchmal ausbricht, wenn sich die Unterlegenen sammeln und ihr eigenes Gesicht auslöschen. Eines Tages soll wieder sein Ende haben. Eines Tages wird wieder die Vernunft herrschen, das Recht und die Wahrheit. Und dann wird man mich fragen, was hast du die ganze Zeit getan? Hast du nur geflucht und die Hände in den Schoß gelegt? Hast du nicht gewusst, dass die Zeit des Menschen wieder beginnt? Und das Urteil wird dann lauten, du wusstest es und hast doch nichts geschaffen. Du bist der Verräter, nicht die anderen. Von diesem Vorwurf habe ich mich nun gereinigt. Du hast ein neues Stück. Ja, hier. In Nächten der Schlaflosigkeit. Bogen und Pfeile heißt es. Du, es ist mythologisch und ganz aus der Zeit gehoben. Und wird es aufgeführt? Ja. Ein Stück von dir? Es ist doch ganz gleich, von wem es geschrieben wurde. Nur, dass es da ist, ist wichtig. Ob der Verfasser nun Ernst Hoff oder Klavita heißt. Du willst dir einen anderen Namen geben? Ja, Klavita. Gefällt er dir? Nein. Du wirst dich schon an ihn gewöhnen. Die ganze Welt wird sich an ihn gewöhnen. Das wird doch hart bestraft. Ach, das ging bisher gut, es wird auch weiterhin gut gehen. Ich schickte das Manuskript ein. Klavita, unbekannter Autor. Keine lange Zeit verstreicht und schon heute Morgen ist die Antwort da. Postlager natürlich. Hier, der Brief des Staatstheaters. Ah. Die Proben sollen sofort beginnen. In Anwesenheit des Autors? Ja. Willst du hingehen? Dann würde mich in Stücke reißen. Und das Manuskript. Das Kunstwerk wäre plötzlich kein Kunstwerk mehr, weil es von mir ist. Von Klavita ist es eins. Klavita gibt es doch nicht. Es muss aber Klavita geben. Daran soll es nicht scheitern. Vielleicht im Adressbuch? Ja, im Adressbuch. Moment mal. Klavita, da. Da steht er. Klavita, Robert, Lichtspielvorführer. So, zu diesem Mann gehe ich jetzt. Sei nicht unvorsichtig. Dieser Mann soll nun vollenden, was ich begonnen habe. Was bisher geschah, war nur ein Vorspiel, du. Ich war verwöhnt. Mir fielen die Erfolge zu, fast ungewollt. Das Tiefste und Schönste in mir wurde noch nicht angerührt. Jetzt ist es soweit. Ich will von nun an nichts mehr gewinnen. Ich will nur noch arbeiten. Und wann wirst du zu ihm gehen? Morgen. Heute müssen wir uns trennen, Ellie. Nein. Du vorläufig, ja? Auf unbestimmte Zeit. Diese Wohnung ist uns verboten, eine andere unbezahlbar. Du ziehst zu deiner Schwester. Und ich finde schon ein Unterkommen. Es wird nicht auf lange sein. Bogen und Pfeile bringen bald, was wir brauchen. Und Klavita. Ja, doch. Und? Ja. Bin ich bei Herrn Klavita? Ja, und? Ach, bitte, ich möchte mich zuerst ein wenig setzen. Obwohl ich nicht weiß, wer Sie sind, kommen Sie Gottes nach rein. Danke. Ja, ich schöpfe nur die nötige Luft. Dann rede ich. Sie haben doch Zeit für mich. Was gibt's? Na, was wird es geben? Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Frau Behrens, die Tante von Ilse. Ah, Sie sind also die gute Tante, von der mir Ihre Nichte immer erzählt hat. Natürlich ist sie meine Nichte, sonst könnte ich nicht Ihre Tante sein. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Na, lassen wir diese Scherze, Herr Klavita. Es ist nicht Halter, was mich zwingt, Sie aufzusuchen. Ich bin herzkrank. Treppen sind mein Tod. Doch habe ich nicht Treppen und den Tod gescheut meiner Nichte wegen. Sie kriegt ein Kind. So? Ja, woher denn? Woher? Von Ihrem Umgang. Das ist nicht erwiesen. Nein, nein, das ist nicht erwiesen. Das habe ich mir aus den Fingern gesogen, als Ilse vor mir lag und alles gestand. Alles, was Sie aus ihr gemacht haben. Also, jetzt seien Sie ein Mann und ziehen Sie die Konsequenzen. Nun, Herr Klaviter, wann wird geheiratet? Es wird doch nicht gleich geheiratet. Das wird doch lächerlich, wenn jedes Mädchen gleich geheiratet werden sollte, dass einem sowas vorschwatzt. Was vorschwatzt? Na, dass man der Vater ist. Ich bin's vielleicht gar nicht. Auch sicher bin ich's nicht. Ja, jetzt sind Sie ein Schuft. Und mich können Sie nicht beleidigen. Nein, das könnte niemand. Da würde man einer Fußbank einen Fußtritt geben. Erwartet Sie was anderes? Quatschen Sie nur weiter. Ich habe noch viel zu quatschen, Herr Lichtspielvorführer, der mit ein paar Kinokarten, die er verschenken kann, den Herrn Verführer spielt. Die jungen Mädchen fliegen ja wie Motten in die Kinos. Da verdreht sich alles in ihren Augen, bis es flimmert. Und wo es flimmert, sieht man nicht mehr scharf. Es hat dir doch gefallen, ne? So soll sie büßen. Wer gelacht, soll auch die Tränen kosten. Also ohne Mann. Das ist vernünftig, Tante Behrens. Es laufen viele ohne Trauschein rum. Und sie hat auch ihre Tante Behrens, ne? Ja, sie hat die Tante Behrens. Nur die Tante Behrens hat eins nicht, was nötiger als alle Tante Behrens ist. Was wäre denn das? Geld. Wollen Sie sich etwa drücken? Es muss doch erst bewiesen werden. Ja, ja, ja, das wird bewiesen. Vor Gericht wird alles bewiesen. Sie sind der Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert. An jeder nippt er und bei keiner bleibt er. Doch diesmal stürzen wir in die Flügel unserem Schmetterling. Diesmal wird eine Rechnung präsentiert und auf Bezahlung bestanden. Verstanden, Herr Klaviter. Was soll ich denn verstehen? Dass wir verzichten auf den Lumpen selbst, doch auf sein Geld nicht. Er soll's nur hergeben. Was denken Sie denn, dass ich verdiene? Nun, immer so viel, um die Folgen Ihrer Lumpereien zu bezahlen. Ach, da bin ich doch im Menschenalter festgelegt. Wenn's ein gesundes Kind ist, kann das lange dauern. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Ohne Rauchen, ohne die Seidelbier, nicht einmal mehr ausgehen. Wenn Ihnen noch genug Geld bleibt, was gehen mich Ihre Schweinereien an? Jawohl, ich bin ein Schwein und bin gewillt, ein Schwein zu bleiben. Geschrien ist nicht bezahlt. Wann ist die erste Rate zu erwarten? Ach, Frau Behrens, Sie waren doch auch mal jung, ne? Nee, so jung nie. Ich werde mich erkundigen, was in Ihrer Macht steht, was Sie verdienen. Sie sollen nicht verhungern, denn wir brauchen Sie. Doch wo sich eine Mark ergattern lässt, da wird sie Ihnen abgenommen. Schon um die bessere Menschheit vor solchen Burschen zu beschützen, der kurz gehalten werden muss. Kein Geld in euren Händen und schon die halbe Erde ist gerettet. Erzähl, Herr Klaviter. Mit Gas müsste man sie vergiften, diese alte Hexe. Mit einem Beil einen Schädel einschlagen. Ein Loch einen letzten Pfennig aus der Tasche ziehen. Aber warte nur. Dann schon lieber. Ja? Herr Klaviter? Und Sie? Ich bin. Finanzamt? Nein, ich treibe keine Steuern ein. Trotzdem, wir müssen sich 5 Stock hoch. Oh, ich hätte noch ganz andere Höhe nicht gescheut. Wollen Sie mich versichern? In irgendeiner Weise, ja. Wogegen? Gegen Armut. Sie dürften am frühen Morgen sich übernommen haben. Es ist nicht früher Morgen. Und was ich trank, war dünner Kaffee. Gestatten Sie? Bitte. Von welcher Firma kommen Sie? Die Firma? Es sind alle Götter des Olymps. Verzeihen Sie, ich bin da nicht bewandert. Natürlich sind Sie es nicht. Sie werden aber zu solcher Wanderung eingeladen. Verzeihen Sie mir jetzt. Es würde alles für Sie unverständlich bleiben, wenn ich nicht weiter ausholte. Ich bin Ernst Hoff. Kennen Sie Ernst Hoff? Nee. Es wurden schon einige Stücke von mir verfilmt. Man zeigte meinen Namen. Sie führen doch Filme vor. Ach, das sehe ich doch gar nicht. Das sehe ich gar nicht hin. Ich passe auf meine Apparatur auf, ob die auch gehörig schnurrt. Und die Tragödien, die sich auf der Leinwand abspielen, sind Ihnen Hekuba. Wenn Sie es so bezeichnen wollen. Ne? Ja, das will ich. Und das bestärkt mich in meinem Vorsatz. Also wir schlagen ein reines Blatt im Buch der Weltgeschichte auf Und dieses reine Blatt sind Sie. So, ja. Moment, kann jemand lauschen? Ja, ich kann die Kammertür zumachen. Ja, tun Sie das. Ich würde mich um Sie gefährden, wenn etwas von dem, was wir hier sprechen werden, hinausdringt. Schließen Sie doch ab hier. Mächtig geheimnisvoll ist das, hm? Wir kämpfen mit den Waffen, mit denen Sie uns bekämpfen. Noch eine Frage, Herr Clavitta. So, jetzt hören Sie. Eine Frage, die ich stellen muss. Sind Sie politisch irgendwie gebunden? Ich bin auch nicht politisch. Gut. Ihr Wort genügt mir. Politik war nie mein Fach. Ja. Regen Sie sich gar nicht auf. Es ist doch meins nicht. Und dennoch bin ich in der Politik gestrandet. Ein Wrack, das die Brandung morsch gemacht hat. Nur der Name leuchtet noch. Und diesen lösche ich selber aus. An seine Stelle setze ich Clavitta. Bogen und Pfeile von Clavitta. Bitte. Hier ist das Manuskript. Ihr Manuskript. Ich habe doch sowas nie geschrieben. Doch. Das ist Ihr Werk. Der Verfasser heißt Clavitta. Nee, das bin ich nicht. Ich habe aber nichts dagegen, dass Sie sich meines Namens bedienen. Der Name? Der genügt mir nicht. Ich brauche den Mann, Clavitta. Ach, das ist doch bloß so ein Pseudonym, wie es jeder wählen kann. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss jeder sagen, wer er ist. Da heißt es antreten und den Bizeps zeigen. Das herrscht Kasernenton im stillen Reich der Kunst. Erst mal stramm stehen und zuwarten, bis man gefragt wird. Die Wölfe heulen und die Musen flüchten. Mich fleht ein um ein Obdach an. Ich bringe die Fliehende zu Ihnen, damit man sie nicht gnadenlos erschlägt. Oh. Die Kunst. Naja, das wird doch nur halb so schlimm sein. Ja, Sie haben recht. Alles wird halb so schlimm, wenn man die Wirkung dämpft. Wir müssen schließlich weiterleben. Tja, Clavitta. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal hier sitzen würde, unter diesem Dach, und meine Werke einem anderen anbieten, der mich verbergen soll. Ich kannte Glanz und Reichtum, ja? Nun fällt er Ihnen zu. Ja, verdient man denn so viel mit solchen Stücken? Mehr als in Ihren kühnsten Träumen gaukelt. Ich will nur sprechen von dem, was ich für mich verlange. Clavitta. Ich bin verheiratet. Ich lebe jetzt getrennt von meiner Frau und ich möchte bald wieder mit ihr zusammenleben. Ich habe alles ganz genau berechnet. Mit 300 Mark im Monat gibt es ein Auskommen. 300? Ja, mehr will ich gar nicht. Ich brauche das zu meinem inneren Freispruch für all den Schwindel, den ich hier begehe. 300 sind noch viel. Ja, im Monat? Sie werden das an einem Tag verdienen. 300 an einem Tag. Wofür soll ich eigentlich das Geld verdienen? Na, also um es im Allgemeinen zu sagen, für den Schutz der Kunst. Um konkreter zu werden, für die Zeit, die Sie durch Proben verlieren. Sie müssen den Proben beiwohnen, die sofort beginnen. Sie haben gerade Frist, sich mit einem Stück vertraut zu machen, das Sie natürlich an allen Ecken und Enden kennen müssen. Trauen Sie sich das zu? Sie lesen sich durch, stellen mir Ihre Fragen und das spart den Zeitverlust, denn hier eilt alles. So. Sehen wir uns am Nachmittag hier wieder? Am Nachmittag führe ich doch vor im Kino. Das haben Sie doch gar nicht mehr nötig. Von jetzt an sind 1000 Mark für Sie ein Butterbrot. Man zittert, sie Ihnen hinzustreuen. Ja, ich... Gut. Ich klettere nicht mehr in der Vorführbude. Ihr Wort? Clavitta. Mein Wort. Und so verbleibe ich mit den besten Wünschen und mit deutschem Gruß Ihr ganz ergebener und so weiter und so fort. Punkt. Haben Sie es? Ja. Na, das wär's wieder. Sie können Mittagspause machen. Herr Generalintendant, ich... Ja, noch etwas, Frau Just. Ich habe gestern im Vorbeigehen an seiner Tür... Herrn Freifels... Oh, man lauscht nicht, Freund Just. War unser Liebling nicht allein, hä? Es sollen in der Garderobe keine Privatangelegenheiten erledigt werden. Ja, ich werde es ihm nachher strengstens untersagen. Ich glaube nicht, dass damit die Sache abgemacht ist. Nanu, ja, um was handelt es sich denn? Auch nicht um Kleinigkeiten. Um gewisse Ausdrücke... mit denen er Personen belegte. Personen, die uns allen das Teuerste darstellen, was wir besitzen. Also, Fräulein Joost, Dieser Freifels ist ein leichtfertiger Schwätzer. Ich will gar nichts beschönigen, aber wenn ich es gehört hätte, ich hätte die Tür aufgerissen und ihn zuerst geohrfeigt. Und sonst nichts? Was wünschen Sie denn noch? Ich habe nichts zu wünschen. Die Befehle ergehen von einer anderen Stelle, der ich berichte. Also dann warten Sie. Ich werde diesen Freifels... Na. Regisseur Pilpert, bitte. Hören Sie mit, Fräulein Joost. Ich höre. Jetzt kommt er. Ja? Pilpert? Ach, Sie proben. Oh, mitten in der künstlerischen Arbeit. Was proben Sie denn? Ach, die große Szene mit Freifels. Dann habe ich ja im richtigen Augenblick unterbrochen. Warum? Weil Freifels nicht spielt. Weil Freifels sie nicht spielen kann. Nein. Freifels gehört nicht mehr dem Staatstheater an. Mann? Seit heute nicht. Fristlos entlassen. Zu scharf? Oder zu milde? Das Übrige besorgt die Gestapo. In Dachau wird unser Freifels dann schon sehen. Wenn ihm im Dachau nicht hören und sehen vergeht. Hat mich ja wieder schön in die Klemme gebracht. Ja? Ach, Verleger Surke. Ja, ja. Soll sofort herkommen. Na, mein lieber Köpfer? Ja. Was macht das Geschäft? Das ist doch keine Frage mehr, die man stellt. Das war einmal. Tja, vieles war einmal. Besonders die Verlustgeschäfte. Damals riskierte man sein Konto. Ja, ja, ja. Man blieb dünn, mein Lieber. Jetzt schießen unsere Bäuche wie Pilze aus dem Motter. Komm, setz dich, ja. Danke. Ach du bitte, rauch nicht. Es kommt ein Regierungsrat. Ist der asthmatisch? Ja, ich kenne ihn nicht. Er wurde mir hier zugeschickt und könnte Anstoß nehmen. In welcher aussichtsreichen Sache willst du denn mit ihm reden? Tja, diese Sache? No, aussichtsreich und mehr als aussichtsreich. Wie alles, was von oben kommt. Natürlich kommt sie von oben. Was kommt heute nicht von oben? Ja, ja. Ja, man hat die Qual nicht mehr. Man hat die Qual nicht mehr, nicht? Wenn früher der Dramaturg mit heißem Kopf ins Zimmer stürzte, das muss man spielen. Wir sind künstlerisch verpflichtet, das Stück zu geben. Und ein Gezeter gab es und Parteien ballten sich. Und endlich griff man zu. Man wurde selbst vor diesem Fieber angesteckt. Und nach den Kosten, ach, da fragte niemand. Es wurde halt gewagt. Ja, jetzt fragt man auch nicht nach den Kosten. Wir können Asen in Geldern. Wenn wir nur spielen, nicht? Wie es euch gefällt. Verlege ich etwa, was mir mein Lektor in die Taschen stopft, damit ich es lese? Ja, das war früher anders. Damals machte ich die Drucker rasend, als sie zu langsam setzten. So begeisterte ich mich für das Neue. Nur heraus das Buch. Es war mir ein Geschenk, das man dem Leser machte. Na, das ist vorbei. Ich habe nicht einmal einen Lektor mehr. Was ich zu drucken habe, das... nun, wir löffeln beide aus demselben Napf. Wer nicht dran stirbt, soll davon leben. Mir bekommt es. Auch dir scheint es ganz bekömmlich. Ja. Nun komm zur Sache. Was stellst du mir in Aussicht? Einen neuen Mann. Den du aufführst? Den ich aufführe, unverzüglich. Wie heißt dein Stück? Nachher. Ach, du kennst es selbst nicht. Doch, doch. Nachdem es mir befohlen ist, aufzuführen, las ich es. Vorher ist so etwas Zeitvergeudung. Ich schickte es unbesehens ins Ministerium. Und eine günstige Entscheidung fiel? Günstig? Emphase in den höchsten Tönen. Der Dichter, den wir suchen. Die Welt der Griechen so nah wie noch nie. Da wird kein Spielplan ohne Bogen und Pfeile sein. Sag doch den Griechen und ich biete... 10%. 6. Für 8 hast du Klavitter. Für 8, gut. Abgemacht. Wann schickst du mir Klavitter? Du wirst ihn hier sehen, er ist herbestellt. Von dem Regierungsrat? Klavitter wird hier vernommen. Ja? Ich lasse bitten... Klavitter? Nein. Der Inquisitor. Regierungsrat Nuckel. Ah. Hallo, meine Herren, schon vollzählig versammelt. Jawohl. Sogar unser Verleger Suche ist da. Sie wollen unseren jungen Autor kennenlernen. Ja, ich greife natürlich mit beiden Händen zu. Sie werden unsere Neuentdeckung brauchen können, nachdem wir Ihnen manche Lücke in Ihren Katalog gestrichen haben. Viel ist wohl nicht geblieben. Es war doch vieles reif. Reif? Faul, mein Lieber. Die Fäulnis drohte, den ganzen Baum der deutschen Dichtung anzustecken. Da griffen wir mit scharfem Messer zu. Da purzelten die faulen Früchte. Aus den höchsten Zweigen. Wo sie sich unerreichbar wähnten. Platz für unsere frischen Reiser, die wir dem alten, ewig wurzelstarken Stamm aufpfropfen. Helfen Sie mit, Herr Surke. Ich heiße Sie bei unserem Werk willkommen. Große Ehre, Herr Richter. Drucken Sie eilig und wo Sie eine Bühne weigert zu spielen, melden Sie den Vorfall. Jawohl, ja. Ich glaube, der diesbezügliche Direktor wird nicht sehr alt in seinem Amt werden. Nicht den nächsten Tag erleben. So gut wie Selbstmord. Das wollte ich auch sagen. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Jo, vielen Dank. Ja, ich komme etwas vor der anberaumten Zeit, sonst wird sie knapp. Ich habe den Minister um 12:30 zu berichten. Um 1 wird er dann draußen sein und selbst, es sind Besetzungswünsche vom Herrn Minister geäußert, die ich überbringe. Es sind selbstverständlich Befehle. Der Herr Minister, der das Manuskript las... Ein Rätsel, woher er diese Zeit... Ja, es wird gearbeitet, mein bester, Tag und Nacht. Leuchtend gibt der Minister das Vorbild. Alles geht durch seine Hände. Das ist es, was uns gefehlt hat. Das kann man wohl sagen. Ja, also es handelt sich um die Rolle der Diana. Herr Soke, Diana ja. Hält Jagd und kommt von ihren Gefährtinnen bei der Verfolgung ab. Ein Reh verfolgt sie, oder... Oder war es ein... Ein Hase. Ein Hase und Diana? Diana wird immer auf der Hirschjagd abgebildet. Na, Hase oder Hirsch, wenn er nur weitgerecht erledigt wird. Sie müssen bei der Inszenierung darauf achten. Ja. Wie so ein Blattschuss sitzt, erklärt ein Forstmann. Ziehen Sie ihn zu Rate. Selbstverständlich. Zurück zu unserer schlummernden Diana. Sie nahm ein Bad. Der Dichter schreibt hier vor, fast hüllenlos. Wer könnte diese Rolle spielen? Ja, die... Mielke? Mielke? Warum die Mielke? Nein. Das ist doch nichts für die Mielke, nein. Dem Bach entstiegen, unter der Weide. Fast hüllenlos. Hat der Minister sich entschieden? Ja, für die Sarova. Prach ausgezahlt. Ah. Ja. Der Herr Minister hat einen Blick, ich sehe sie förmlich auf dem Blumenteppich ausgestreckt. Von ihren Gliedern glitt das Gewand. Man könnte da sehr weit gehen. Was der Minister wünscht. Besonders muss diese Szene breit ausgespielt werden. Ich will verraten, dass sie die Annahme des Stückes entschied. Nun wissen Sie, was Sie zu leisten haben. Bin mir voll und ganz bewusst. Freue mich, dass unsere Auffassung die gleiche ist. Nur so kann Kunst gedeihen, wenn einer sich dem anderen fügt. Dann wird ein Ganzes und ein Großes. Doch dürfte unser Schützling pünktlich sein, um... Ach, Herr Klawitter, wir warten. Punkt 12. Schon ein Punkt gewonnen. Heile, Herr Intendant. Sie können sich rühren, Klawitter. Um Abweichungen von der Linie zu verhindern, wird jeder streng geprüft, bevor er zugelassen wird. Ein solcher Prüfer bin ich, vom Staate eingesetzt. Antworten hieb- und stichfest verlange ich. Im Übrigen hat mir die knappe Form, mit der Sie sich einführen, gefallen. Das gibt einige Punkte. Zur Namensfrage. Klawitter ist nicht angenommen oder verstümmelt? Ob das mein richtiger Name Man ist? Man kann auch Namen ändern, sich einen Künstlernamen zulegen, hinter dem dann ein ganz anderer steckt. Wer steckt nun hinter ihm? Ich ändere doch meinen Namen nicht. Das klang glaubhaft. Entrüstet fast kam es heraus, dass jemand nicht mit seinem Namen eintritt für alles, was er anstellt. Von solchen Dunkelmännern wollen Sie nichts wissen. Stimmt's, Herr Klawitter? Das soll stimmen, das kann ich versichern. Ah, das war unzweideutig. Charakterliche Kraft, Sie sammeln Punkte. Bitte nehmen Sie Platz. Also vorwärts. Geboren, wo und wann? 12. Dezember, 12 in Potsdam. 12. Dreimal die 12. Sind Juden bei Ihnen vorgekommen? Sie meinen, ob... Ob irgendwann einmal, man kann sich doch entsinnen, ein Jude einheiratete. Wir sind doch keine reichen Leute. Bravo, Klawitter. Das war ja klassisch ausgedrückt. Der Satz erlangt Unsterblichkeit. So kann ein Dokument nicht überzeugen wie dies Argument. Also die Stammbaumpunkte ohne Abstrich. Weiter. Schulbesuch? In der Schule war ich. Ja, sonst würde ich nicht schreiben können, wollen Sie mich belehren. Ha, ich bin belehrbar. Ein sonderbarer Herr Regierungsrat, so gar nicht aufgeplustert. Ja, so war das früher. Jetzt stehen wir im Volk. Ja. Ein Abschweif. Aber wes das Herz voll ist, läuft der Mund über. Sehr richtig. Nach dem Schulbesuch? Trat ich als Lehrling ein. Buchhandlung? Die Bücher zogen Sie mächtig an. Nein, als Elektriker. Ich musste etwas lernen. Ah, so ja. Ach, von der Armut ihrer Eltern sprachen sie. Das Brot war knapp zu Haus, der Vater streng, die Mutter liebevoll. Doch kam ich nicht gegen des Vaters Eisenkopf auf. War das so? Ja, das war genauso. Ja, wieder eine Überraschung, die Ihnen der Herr Regierungsrat bereitet. Ja. Der Tiefblick, diese Wärme für Menschenschicksal, ja, der Herzschlag richtig. Nicht mehr erstickt in Aktenstaub. Was sind uns Akten? Ja. dann übten Sie den Beruf aus. Sie legten Klingelleitungen oder die dicken Drähte über Land an diesen hohen Masten. Ich ging ins Kino als Lichtspielvorführer. Ach so. Ach, Sie führen uns die Filme vor, die wir zu sehen kriegen. Aus dunkler Kammer senden Sie, was uns erschüttert oder vergnügt. Das ist ja ungeheuer wichtig. Von Hause aus Mechaniker des Schreibens gerade kundig, gerät er durch das Kino in die Welt der Kunst. Wollen Sie nichts vormachen, es ist nicht große Kunst. Ja. Es ist mehr ein Bedürfnis, das da gedreht wird. Wir können als Fachberater hier unseren Intendanten fragen. Kann uns das Kino einen Dichter schenken? Ich möchte dieser Frage ausweichen und... Nein, gerade heraus, wir schätzen Offenheit. Dem Theater geben, was des Theaters ist, dem Kino, was des Kinos. Das lässt sich hören. Und Herr Klawitter hat in seinem Bogen und Pfeilen dem Theater gegeben, was ihm gehört. Und was fragt jetzt das Formular? Ach ja, es enthält auch diese Frage. Vorbestraft? Ja. Ja? Das schmeißt ja unsere schönsten Pläne über den Haufen. Gesessen haben Sie? Lange? Es reichte. Weswegen hat man Sie denn? Sind Sie eingebrochen? Nein, das ist nicht meine Sache. Was haben Sie denn ausgefressen? Wir haben uns gekeilt. Und wie der andere am Boden lag, da war ich noch nicht fort. Ach, es gab eine Rauferei beim Sonntagstanz. Sie wollten sich mit einem Mädchen drehen, das in den Armen eines anderen tanzte. Ging es um ein Mädel? Ja, es war wohl so. Ich sehe alles, als hätte ich dem Faustkampf beigewohnt. Der andere, er ist eher größer als sie selbst, pocht auf sein höheres Wachstum und speist sie fast verächtlich ab. Hau ab oder verdrück dich, sowas sagte er. Kommt ja gar nicht auf die Redensart an, entscheidend ist der Ton, nicht wahr? Und dieser traf sie wie ein Schlag. Ein Schlag, den man nicht auf sich sitzen lässt, sondern zurückgibt. Sie griffen einfach an, ganz gleich, ob sie im körperlichen Nachteil war. Verletzte Ehre, da gibt's kein Bedenken. Ja, ich war ja auch verletzt. Ja, in ihrem Mannestum. Man hatte ihnen das Weib verweigert, das sie begehrten. Und sie griffen zurück aufs Faustrecht. Und diese Rechte gelten wieder. Schlag zu und sei der Stärkere. Schwäche ist unmoralisch, mein lieber Klawitter. Sie haben unbewusst an jenem Sonntag zur tieferen Moral zurückgefunden. Die Punkte für diese Tat sind Ihnen sicher. Er schafft es, er oder keiner? Ja, nicht zu früh gejubelt. Wir wollen unserem Volk einen neuen Dichter vorsetzen. Das Volk darf volle Klarheit fordern. Volksbetrug gehört einer Vergangenheit an, der wir uns heute schämen. Nicht wahr, meine Herren? Jawohl. Götzen oder Bonzen haben ausgespielt. Ja, jawohl. Wie ist das mit Klawitter nun vor sich gegangen? Wie hat er sich entwickelt? Das Kino hat unbezweifelbar den Funken entfacht, dort, wo es einst brennen würde. Lichterloh. Doch immer hindert harte Tätigkeit. Man muss sein Brot verdienen, wohl auch den alten Eltern als treuer Sohn abgeben. Man ist stets hundemüde, wenn man nach Hause kommt. Die Filme dauern lange. Woher die Zeit nehmen, die unentbehrliche, schöpferische Muße? Da haben wir es. Der Dichter findet die Einsamkeit in seiner Zelle. Dort hat er endlich Zeit. Kein blendend Bildwerk mehr, das auf der Leinwand flimmert. Er muss die enge Zellenwelt allein bevölkern. Und er bevölkert sie. Sie haben Bogen und Pfeile in der Haft geschrieben. Da darf man doch nicht schreiben. Ja, Sie schrieben später. Doch erdacht wurde es damals. Es kann gar nicht anders sein. Wie konnte anders denn die Szene am Bach entstehen, wo Diana badet und dann fast hüllenlos ins Gras sich legt? Das sind Vorstellungen aufreizend, weil sie einem gereizten Hirn entspannen. Sowas wird verschlungen. Ja, man soll die Sinnenfreudigkeit an rechter Stelle fördern. Jawohl. Wer sich Gedanken machen will, vermeide das Theater. Wir sind Zuschauer, wir wollen erst mal sehen, was los ist. Vor allem, wie sich das menschliche verhält. Und damit schließen wir den Ring. Entstanden ist ein Werk, zu dem wir aus voller Überzeugung Ja sagen können. Vor allem Ja zu seinem Schöpfer, der uns nun nicht mehr dunkel ist. Wo Flecken ihn zu bemakeln drohten, verwandelten sie sich in Lichtpunkte. Und so kam Punkt zu Punkt. Ich zähle nochmal nach. Ja, es ist die volle Punktzahl, die unerlässlich ist, erreicht. Gratuliere Ihnen, Klawitter. Ja, okay. Ich schließe mich dem Herrn Regierungsrat an. Und auch ich sage mein Glückwunsch klar wieder. Ja, es ist da noch etwas, das gefragt sein soll. Kennen Sie Ernst Hoff? Wie war der Name? Hoff, Ernst Hoff. Nee, nie gehört. Ein kenntnisreicher Fachberater wies auf gewisse Ähnlichkeiten im Aufbau, im Ausdruck mit ihm hin. Na, wenn Sie nicht einmal seinen Namen kennen, ist ja alles in Ordnung. Bei Ihnen, Köpfer, war er ja große Nummer. Ach, wer hört von Hoff noch? Und für Hoff war Ihnen kein Papier zu schade, Herr Surke. Ihr Papier ist ja so geduldig. Ja, bis wir die Geduld verloren. Also, das ist nun der Direktor, der Sie aufführt, Klavitter, und das ist der Verleger, der Sie druckt. Wenn Sie Beschwerde führen müssen über einen von den beiden, so kommen Sie zu mir. Fragen Sie nach Regierungsrat Nuckel. Ja, also, in diesem Sinne wollen wir verbleiben. Ja. Ich eile zum Minister. Heil Hitler, meine Herren. Heiler! Heil Hitler. Heil Hitler. Reizender Mensch. Dieser Regierungsrat. So klipp. So klar. Der weiß doch, was er will. Und ob er will. An diese Inszenierung setze ich... Jetzt setze ich mich zu Tisch mit Herrn Klavitter. Beim Essen spricht sich's besser über Vertrag und Vorschuss. 4-0 muss der erste Scheck haben. Nicht einen Pfennig weniger. Brauchen Sie einen Vormund, Klavitter? Um nicht zu schwindeln. Ich habe keine Angst. Ja. Hören Sie, Franz. Das ist meine Musik. Bringen Sie mir den Cognac. Wie Sie wünschen, Herr Klavitter. Wie spät ist es? Jetzt ist es genau 10:55, wenn meine Uhr richtig ging. Nein, bleiben Sie, ich gehe schon. Sehr wohl. Ja, Klavitter. Oh, ja. Ja, es freut mich außerordentlich. Ja, bitte? Ja, warum nicht? Selbstverständlich. Gut, ja, gut, ich erwarte Sie. Heiler. Es kommt noch Direktor Thiebes vom Film und sein Star. Führen Sie die Herrschaften sofort zu mir. Ja, und stellen Sie das Radio ab. Sehr wohl, Herr Klavitter. Ja? Herr Direktor Thiebes, ja, Frau. Wie Sie sagen. Und hier unser großer Star, Lida Dali. Du brauchst mir Herrn Klavitter nicht vorzustellen. Sein Bild bringt jede Zeitung. Morgens, mittags, abends und wenn es noch ein Mitternachtsblatt gäbe, so hätten wir ihn auch nachts. Oh, nachts ist man Privatmensch. Sind Sie nicht dieser Ansicht? Wir dürfen doch auch so etwas wie Eigenleben führen, wir vielbegehrten Sterne. Sterne sind nachts am schönsten. Nachts? Wenn Sie privat sind. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Also, kurz und gut, hier bin ich, Thiebes vom Ares-Film, und frage Sie, was kosten Bogen und Pfeile? Oh, so spät Geschäfte. So spät am Abend, weil es sonst zu spät wird. Man trägt sich mit der Absicht, ich habe meine Ohren überall. Kurz und gut, Bogen und Pfeile soll der nächste Film unserer Konkurrenz sein. Mit Lotte Moppe als Diana. Entsetzlich. Auch mir entringt sich nur ein Stöhnen. Unvorstellbar, Diana. Wiederhol den fürchterlichen Namen nicht, ich bitte dich. Wir müssen diese Moppe, diesen Plan zum Scheitern bringen. Diana ist Lida Dali. Ist Lida Dali und niemand anders. Ach, vielleicht urteilst du doch voreilig. Herr Klavitter hat mich ja noch nicht gesehen. Ach nee, Frau. Der Film... das hat sie sich im Auto ausgedacht. Der Film wird von mir körperlich geführt. Wir sind ja jetzt so weit, dass wir uns nicht mehr schämen. Nacktheit... In dieser Form genossen, kann nur erheben. Ich würde nackt, wie ich erschaffen bin, bei jeder Gelegenheit baden. Jeder Gelegenheit, ja. Was sagen Sie zu unserem Vorschlag? Ja, ich bin mit der Diana einverstanden. 30.000? No, der Preis ist reichlich niedrig. Ein erstes Tasten. 35? Ich müsste das Angebot der anderen Die geben 40. Also nehme ich 40, wenn ich sie haben kann. Sie haben von mir 45. Ja, 45 bringe ich der anderen hoch. Doch nicht auf 50. 50.000 Bar auf den Tisch. Das ist doch Geld. Gut. Das ist der Preis, den meine Ware wert ist. Sie sind ein scharfer Rechner. Aber was sein muss... Das musste sein. Den Scheck. Hier. Aber, Liebling, willst du jetzt noch rechnen? Sagen wir uns doch nun gute Nacht, ja, Herr Klavita? Gute Nacht, Eva. Sie werden sie doch gut verbringen, nach diesem Abschluss. Oh, ich hoffe. Also, gute Nacht und träumen Sie von Diana. Gute Nacht, Herr Direktor. Gnädige Frau. Ja? Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Du komm schon, komm. Viel Spaß, seid ihr. Die Moppe Platz. Die Stadt. Ich lasse dir meine ganz tolle Sache. Eine Dame, Herr Klavita. Zu mir? Ja. Kein Namen? Sie sagte mir ihn nicht. Ich bin zu sprechen. Sehr wohl, Herr Klavita. Herr Klavita lässt bitten. Wer sind Sie? Ich bin Ellie Hoff. Ellie Hoff? Ernst Hoffs Frau. Darf ich mich setzen? Ich bin schon lange vor Ihrem Haus auf und ab gegangen. Ja, ja, bitte setzen Sie sich. Danke. Verzeihen Sie mir, es dauert nicht lange, was ich Ihnen zu sagen habe. Das ist? Es ist Ernst Hoff, für den ich bitten möchte. Sie kommen in seinem Auftrag? Nein, er weiß von meinem Weg zu Ihnen nichts. Er würde diesen Schritt nicht billigen. Aus was für Gründen? Es muss doch alles heimlich bleiben. Niemand darf sehen, wie ich dieses Haus betrete. Deshalb bin ich bei Dunkelheit erst von meiner Schwester aufgebrochen. Sie hat mir noch das Fahrgeld leihen müssen. Bald geht der letzte Vorortzug. Ich kann Sie wirklich nicht lange aufhalten. Oh. Sie wohnen herrlich. Ja, gefällt es Ihnen? Ich übernahm es von einem, der froh war, nicht alles zu verlieren. Nein, wie das heute leicht geht. Ja, heute ist der Reiche arm und manche Arme reich. Auf sowas läuft es immer aus. Das Geld wechselt die Taschen. Und das wird so gelobt als Aufbruch und Erhebung. Sie müssen Hoff etwas Geld geben. Sie haben ihm noch nichts geschickt. Im ersten Monat nicht, im zweiten Monat nicht. Der dritte ist jetzt verstrichen, ohne dass Geld eintraf. Er braucht es doch zum Leben. Er wollte sie nicht mahnen. Es ist sein dummer Stolz, der ihn daran hindert. Vergaßen Sie es nur? Nein. Sie wollten ihm nichts schicken? Tja, ich... Sie wollen meinen Mann? Wer ist Ihr Mann? Ernst Hoff? Und wer ist Ernst Hoff? Sie wollen Ernst Hoff nicht kennen? Es tut mir leid, ich habe diesen Namen nie gehört. Dann ist es aus. Dann ist es für uns beide aus. Was soll aus uns werden? Na, na, so tragisch ist das doch nicht. Nein, es ist nicht tragisch, wenn Menschen untergehen. Menschen gibt's genug und einer ist für den anderen da. Nicht um zu helfen, oh, um ihn zu vernichten. Nach dieser Regel lässt es sich regieren. Mit solchem Haar. Mit solch weichem Haar. Was ist mit meinem Haar? Es ist das schönste Haar, das ich je... Ein Herr. Wer ist dieser Herr? Der Herr bringt diesen Brief. Ah, ja, ja. Es ist gut. Der Herr wird in der Diele warten, bis ich ihn rufe. Sehr wohl, Herr Klavita. Sie können jetzt nicht das Haus verlassen. Wenn Sie gesehen werden, Frau Hoff, bei mir, die Folgen sind unausdenkbar. Ist es die Polizei? Nichts anderes als die Polizei. Sie müssen alles leugnen. Kommen Sie rasch ins Nebenzimmer. Und vergessen Sie nicht Ihren Hut. Verzeihung, ich verursache ich Ihnen eine Störung? Wenn Sie nicht zu laut sprechen. Er schläft schon jemand. Nein, noch nicht. Was ist so dringend, wie Ihr Brief betont? Ja, es ist unaufschiebbar. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn Sie mich abgewiesen hätten. Ich wäre durch das Fenster eingestiegen. Ich hätte Sie im Schlaf überrascht. Ich hätte... Und wozu das alles? Es ist ein neues Werk in mir gereift. Wie eine Flamme ist es in mir aufgesprungen. Und wenn ich nicht verbrennen will, muss ich es schreiben. Muss die Schöpfung werden. Nicht so laut, Herr Hoff. Habe ich nicht geflüstert? Nein, zuletzt nicht mehr. Also, der Stoff wird Ihnen später mitgeteilt. Vorher soll dies nur besprochen werden. Sie haben damals Bogen und Pfeile vollständig übernommen. Das Stück ist schön, jedoch nicht schwierig und alles klappte. Sie konnten sich behaupten. Diesmal wird's Ihnen weniger leicht gemacht. Man wird Sie schärfer prüfen, aus welcher Quelle Sie schöpfen. Sie müssen sich über alles deutlicher ausweisen. Und deshalb ist dies vonnöten, dass Sie von Anfang an das Werk entstehen sehen. Sie müssen mit ihm leben, in das ich es verfasse. Ich werde jede Szene Ihnen schicken. Die Arbeit jeder Nacht morgens einwerfen. Leise, leise. Wenn ich nun aber täglich diese Sendung an Sie schicke, muss Geld für Porto da sein. Ich habe keins. Sie brauchen auch keins. Das mit dem Porto war natürlich ein Scherz. Wenn ich das sagte, wollte ich es mir leicht machen. Ich wollte Sie nicht einfach daran erinnern, dass Sie mir Geld schulden. Wofür bin ich Ihnen Geld schuldig? Aber Klavitter... Bitte, Herr Klavitter. Ich weiß nicht, wann ich Geld von Ihnen lieh, das Sie jetzt wieder wollen. Habe ich Geld von Ihnen? Nein. Also? Geld nicht. Juwelen? Bogen und Pfeile. Ah, Bogen und Pfeile. Hm? Bogen und Pfeile, ja. Bogen und Pfeile. Sind die nicht von mir? Auf jedem Theaterzettel bin ich's, der gedruckt steht. In jedem Buch bin ich's, der... Ja, bin ich nun nicht Klavitter? Herr Klavitter, Sie sind in Selbsttäuschung befangen. Ach, meinen Sie? Ich täusche nie mich selbst. Ich täusche auch andere nicht mehr. Wen nicht mehr? Den Regierungsrat, dem ich die eidliche, die bindend eidliche Versicherung abgegeben, dass ich Ernst Hoff nicht kenne. Nur meiner Geistesgegenwart verdanke ich es, dass mir kein Strick daraus gedreht wurde. Und wie vermochten Sie das? Indem ich diesen Hoff wie eine Seifenblase verleugnete und weiter wie eine Seifenblase verleugnen werde. So, noch weitere Erörterungen? Und das Versprechen, das Sie mir gaben? Was habe ich denn schon groß versprochen? Sehr großes nicht. Nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Und das war von Ihnen zugesagt. Ich habe mein Wort gehalten. Was gelobte ich? Sie werden an einem einzigen Tag das verdienen, was ich im Monat wünsche. Ich aber weiß nicht mehr, wo ich ein Sofa finde. Ich bitte Sie, Herr Hoff. Ich esse dürftig. Ich greine ja nicht darum. Ich muss nur schaffen können. Meine Frau ist nicht bei mir. Wir können nicht zusammen wohnen. Die Armut trennt uns unerbittlich. Nicht so laut. Herr Klavitter, diese Armut weicht, wenn Sie das Wenige, das Ihren Reichtum nicht vermindert, geben. Es handelt sich nicht um das Geld. Nein, um viel mehr. Um Ihren Hals. Das kann mich schon an den Galgen bringen. Ich habe vorgesorgt. Man lebt nicht in den blauen Tag hinein. Besitz verpflichtet. Ich denke, das Errungene nicht wieder zu gefährden. Gefährlich sind Sie allein. Und deshalb musste ich Sie ausschalten. Gefährlich bin ich Ihnen? Als Mitwisser. Der nicht mehr leben sollte? Ich habe einem Mörder vertraut. Sie können hier nicht bleiben. Ich habe noch einen Gast, dem ich mich widmen muss. Und beruhigen Sie sich doch. Vielleicht zeigt sich ein Weg, wie alles sich zum Guten wendet. Damit Sie leben können. Also schöpfen Sie doch Hoffnung. Und den Weg... Ja, den Weg, den weiß ich, wie Sie zu Geld kommen. So, und jetzt gehen Sie. Ja, ja. Sie haben einen Gast. Entschuldigen Sie mich bei Ihnen, dass ich Sie aufhielt. Ja, ist gut. Sie sind erlöst, gnädige Frau. Oh, im Hut? Wo wollen Sie denn hin? Nach Haus. Das dürfte nachts ein Wagnis sein. Der letzte Vorzug ist fort? Ich hoffe es. Warum? Weil wir noch etwas zu besprechen haben. Setzen wir uns. Wozu noch? Sie haben doch entschieden. Bitte. Ja, ich habe entschieden, dass Ihrem Mann geholfen werden müsste. Sie werden ihn beteiligen? Das nicht. Das ist für mich nicht gut, wenn er auf diese Weise Geld erhielte. Auf welche Weise dann? Ein Dritter, der das Geld für eine Freundlichkeit erhält, kann es ihm geben. Sie kennen diesen Dritten? Ja. Er sitzt vor mir. Und welche Freundlichkeit verlangen Sie? Was werde ich schon von Ihnen verlangen? Doch so eine Straße sein kann. Aber das ist nicht wegen des Schneetreibens. Naturereignisse werden den Menschen niemals verhindern. Es müssen schon andere Gewalten eingreifen. Genauso voll kann sie sein, wenn es bestimmt wird, wie sie jetzt leer ist. Manchmal spielt sie im Freien ab und dann wiederum ist es in die Häuser verlegt. Man sollte glauben, die Pest ist ausgebrochen. Und alle Einwohner beerdigt. Doch nun sitzen sie in ihren Wohnungen. Vor dem Radio. Hey, Sie. Sie müssen sich beeilen, wenn Sie später nicht auf der Straße gesehen sein wollen. Wenn es nämlich begonnen hat, schließe ich meine Bude. Dann ist aus mit Torten und Kaffee. Dann wird nicht mehr serviert. Der Minister wird gleich sprechen. Und wer nicht zuhört, sitzt böse in der Tinte. Danke. Ich bleibe. Wieso? Ich bin verabredet. Heute Vormittag, wo alles... Was wird denn gefeiert? Ja, lesen Sie nicht die Zeitung? Der Minister redet. Aber gut, Sie können auch hier die Rede hören. Es kommt nur noch meine Frau, wenn sie es nicht stört. Donnerwetter, da rauscht ja Mächtigerwaren bei uns vor. Und erst die Dame, die aussteigt. Da bleibt einem einfach die Spucke weg. Ein wandelnder Modesalon. Das duftet und funkelt und... sitzt wie angejossen. Pelz, Organdi und Juwelen. Sind Sie etwa das Rendezvous dieser Dame? Ich habe doch nicht zu sehr auf mich warten lassen, Ernst. Aber Ellie, du weißt doch... Wir wollen erst bestellen, ja? Ein wenig leichte Keks und der Herr nimmt wohl Torte. Bringen Sie zwei Stück. Wie die Dame wünscht, jawohl. Bitte sehr. Danke. Zweimal Torte und einmal Keks. Willst du nichts essen? Ich kann nicht essen. Wenn du satt bist. Satt von dich ansehen. Was ist an mir zu sehen? Ich sehe eine Märchenfee, die in den großen Himmelswagen gefahren kam. Was sagtest du zu meinem Brief? Ist das wahr? Wahr wie die Tasse hier? War wie der Radiokasten. Sonst hätte ich es nicht geschrieben. Geld genug, um unbesorgt zu sein. Weißt du denn, was du mir geschrieben hast? Mit ein paar Worten, die die Welt bedeuten. Die Welt der Kunst. Die hast du mir geöffnet. Weit aufgetan. So weit, wie ich es nie gekannt. Zuerst musst du dir einen Mantel kaufen. Wie du mich haben willst. Mit Kragen und Krawatte. Die hast du nicht mehr? Ich bin auch nicht rasiert und laufe in durchgelaufenen Schuhen. Ja. Du brauchst Geld. Nachher durchstreifen wir die Läden. Doch das entflieht nicht. Ich schreibe jetzt meine Werke. Werk um Werk. Rastlos im Eifer. Brennend in Begierde nach Vollendung. Ja, du wirst schreiben. Nur für dich, Ellie. Was ich habe, gehört dir. Und da nur einer nimmt, kann ich mich echter als jemals verschwenden. Du fragst nicht einmal, woher das Geld kommt. Vom Himmel? Du wirst dich wundern. Klavita gibt es. Hat er sich besonnen, der Lump? Du musst ihn in einem besseren Licht sehen. Weil er 300 abgibt? Monatlich? Das tut er ja nicht. Die kann er dir doch nicht geben. Es bringt doch ihn und dich in Gefahr. Ihr dürft doch keine Verbindung unterhalten. Es musste auch durch einen Dritten das Geld zu dir gelangen. Wie durch einen Dritten? Ein Dritter, der das Geld, das er erhält, dir gibt. Wofür erhält er das? Für... Und... Wer ist der Dritte? Hier ist das Geld. Ach so. Du musst das verstehen, Ernst. Es ist doch nicht mehr so, wie es war. Wir waren glücklich und ich glaube wirklich, dass selten sich zwei Menschen so gut verstanden. Wir lasen uns die Worte von den Lippen. Du erfülltest meine Wünsche, bevor sie ausgesprochen. Ich wurde so verwöhnt. Und dann kam dieser Umbruch. Du wolltest dich nicht fügen und hattest einen anderen Glauben, gewiss den größeren. Du hieltest fest daran, du konntest es, du bist ja auch ein Mann. Ich bin eine Frau. Danke. Brauchst du Ernst? Danke. Dann kam die Trennung und du schicktest mich zu meiner Schwester. Das musste sein. Ich habe meine Schwester stets gehasst. Mich ekelte der Bissen, den ich an ihrem Tische aß. Ich wollte nicht ersticken. Und ging zu ihm, um für dich zu bitten. Die Bitte war vergeblich. Und um nicht wieder zu dieser Schwester zurückzumüssen, ergab ich mich. Mir war schon alles gleich. Mehr kann ich nicht erklären. Um alles zu verstehen, musst du in meiner Lage sein. Ich bin auch jung. Ich kann von allem, was das Leben bietet, nicht Abschied nehmen. Denke nicht zu gering von mir. Ein Pelz wärmt mich und Ringe freuen mich. Ich kann doch haben, was ich will. Er stellt mir alles großzügig zur Verfügung. Macht dich das nicht ein wenig froh? Du willst doch auch mein Bestes. Ich will deins Ernst. Du wirst keine Sorgen kennen. Dies Geld ist nur der Anfang. Ich muss nun gehen. Die Feier wird schon begonnen haben. Ich war ins Staatstheater zur Preisverteilung. Niemand weiß, wer ihn bekommt, den Staatspreis für die stärkste Bühnendichtung. Ich kann die Karte nicht verfallen lassen. Sie sind rar. Doch er kriegt alles, was er will. Er ist ja oben so gut angeschrieben. Vergiss deine Torte nicht. Hugo, es ist Zeit. Hm? Die Ministerrede beginnt gleich. Ja, ist denn unten alles bereit zum Empfang? Ja, alles ist bereit. Und hast du das Radio eingeschaltet? Ja, das machst du doch immer. Na, also, Judith schaltet ein. Ja, kannst ja losgehen, so. Nicht? Wollen Sie sich nicht näher setzen, Herr? Sie werden die Ministerrede dann besser hören. Danke. Ich höre Sie auch hier. Ich bitte um äußerste Ruhe. Na ja, also, dreh doch mal ein bisschen lauter. Ja. Pfeile ist das Werk, dem wir den Staatspreis zu erkennen. Ich brauche in der Begründung nicht auszuschweifen. Wir alle sahen Diana dem Bad entstiegen, auf ihrem Lager ruhen und die Glieder im Grase dehnen. Ein Eindruck, der unauslöschlich haftet. Nur die Entartung kann bekritteln, dass ihr die Darbietung nicht völlig klar war. Da gab es keine Schnörkel oder Würfel, nur Körperlinien, schlank, wo sie schlank sein mussten und gewölbt, wo sie sich wölben mussten. Da gab es Kunst. In diesem Sinne wurde dem Werk der Preis verliehen. Ich glaube, Sie bitten zu müssen, mit Ihrem Beifall noch zu sparen. Gewiss ist dieses Werk des Beifalls würdig, doch der es schrieb, schien mir noch höher als sein Werk zu stehen. Sein Name, Klaviter, sagt uns wenig. Er soll auch nichts bedeuten, wie Sie gleich hören werden. Denn Klaviter ist es, an dem sich offenbart, was wir erstrebten. Hier ist die Frucht der Saat, die wir ausstreuten, voll ausgereift. Ein Mann tritt aus dem Glied, schießt seinen Meisterschuss ab, schnellt den Pfeil vom Bogen und tritt ins Glied zurück. Der Nächste ist am Schuss. Ihm wird nicht mehr der Weg verstellt. Auch er soll seine Chance haben. Und erfüllt sie, liefert seinen Beitrag und verschwindet. Verschwindet wie Klaviter, der, obwohl zu großem noch berufen, sich mit dem einzigen Erfolg bescheidet. Nie wieder wird Klaviter eine Zeile schreiben. Die Feder soll nun in andere Hände gleiten und weiter wandert sie, wie uns Klaviter lehrte, der am Erfolgsten... Mann, wir sind wieder wahnsinnig geworden, einfach unser Radio kaputt zu schmeißen. Das ist ja... Unser schönes Radio. Ich glaube, hier riecht's nach Defätismus. Und nach Polizei. Man muss den Mann anzeigen, zur Verantwortung ziehen. Frau, geh, hol den Schutzmann. Ja, eben kam einer vorbei. Sieh, das wird Ihnen teuer zu stehen kommen, Mann. Kann Ihnen den Kragen kosten. Kann Ihnen ohne weiteres den Kragen kosten. Wenn die Polizei... Die Polizei ist schon da. Was gibt's? Selber was. Sie haben die Ministerin sabotiert. Solche Leute wie Sie suchen wir. Folgen Sie mir, los. Und wann wird bezahlt? Hier ist Geld. Machen Sie keine Umstände, folgen Sie mir. Los, los. Seinen Hut hat er auch vergessen. So einer braucht keinen Hut mehr. Wir brachten Klavitter, ein Stück aus der Zeit der deutschen Diktatur, von Georg Kaiser, Funkbearbeitung Hans Gottschalk. Die Rollen und ihre Sprecher waren Klavitter, Heinz Reinke, Ernst Hoff, Willi Reichmann, Elli, seine Frau, Uta Rücker, Nuckel, Regierungsrat, Paul Hoffmann, Köpfer, Staatstheaterintendant, Walter Kottenkamp, Surke, Verleger, Hans Mahnke, Tibis, Filmdirektor Max Meirich, Lida Dali, Filmstar Elsbeth von Lüdinghausen, Frau Behrens, Elsa Pfeiffer, Fräulein Jost, Sekretärin Ortrud Bechler, Hauswirt Kurt Haas, Köchin Mila Kopp, Polizist Fred Göbel, Konditor Walter Thurau, Konditorsfrau Flori Jacobi, ein Diener Erhard Steinke, Minister Wolfgang Bent. Ton und Technik Hans Jacobs und Charlotte Stender. Regie Oskar Nitschke.